Hadith Nummer 55. Abu Mas'ud berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wenn ein Mann Geld für den Lebensunterhalt seiner Familie ausgibt und dies im Trachten nach Allahs Wohlgefallen tut, so wird ihm der Lohn einer Spende angerechnet.